Da nichts ist, kann alles werden. Ist alles geworden, was soll schon sein? Ich bin der Tod. Und von mir zu berichten, bedeutet automatisch ein randvolles Glas zum Lob der Unsterblichkeit zu heben. Egal, ob man es anschließend leert oder nicht. Da dein Geist, lieber Hörer, an keiner Theorie mehr zerbricht, möchte ich mich dir ein bisschen erläutern. Nach hinten bin ich völlig offen, nach oben ziemlich nachgiebig, an der Stirn glatt und windgängig und von unten her sehr spontan. Dies lässt sich jeder guten Einführung in die Psychoanalyse entnehmen. Meine Erlebnisse dagegen druckt die Zeitung. Man nehme nur die Schlagzeilen jedes wetten Schlagzeilenjahres. Da niemand unter den Menschen so viel Überblick hat, sie zu einer Geschichte zusammenzustellen, muss ich mich selber darum kümmern. Man verzeihe mir meine Rhetorik, aber sogar ich fühle mich sicherer bei der Vorstellung, es gäbe jemanden, dem ich diese oder jene Aufgabe anvertrauen könnte. Der Apfel in der Höhle, dein gebrochenes Auge, lieber Hörer, und das ganze Drumherum deines gemarterten, windigen Schädels, dieser Anblick ist mir auf unangenehme Weise vertraut. Ich setze daher auf die unsichtbare Welt deines Ohres und erzähle dir ein wenig aus meinem Alltag. Und gewinne. Denn das Gewinnen zählt zu meinen wirklich tragischen Eigenschaften. 3400 Sonnensysteme von mittlerer Ausdehnung und Strahlungsintensität. Das ergibt, nimmt man die maximale Fondzahl eines Globaltages in Verbindung mit dem prozentualen Kostenanstieg der Serienfertigung, bemisst dies am Index der Säuglingssterblichkeit und multipliziert es mit dem Elektronenaufprall, einschließlich aller Unfallschäden, die sich analog zur ausgenutzten Kapazität der Lungenbläschen verhalten könnten, welche wiederum in Funktion zu den Sozialleistungen und damit den, gesehen werden müssen, außerdem die Unentschlossenen, die Neinsager, dann die Transsexuellen, dann kommen wir auf eine Größe, zusammengenommen, letztendlich Stärke, Kraft, Ausdauer, Leben. Psst. Wiewohl ich mich durchaus der abstrakten Poesie meiner Selbstbespiegelung in Statistiken aller Art hingeben kann, sind diese Unsummen der Verzweiflung manchmal doch so erdrückend, dass ich mich fortsehne nach dem sanften Schmerz der Realität. Also, wo waren wir stehen geblieben? In der Küche. Ach ja. In deiner Küche. Mampfen, essen, spachteln, fressen, schlecken. Du weißt schon. Küche, ja. Neonröhre, Gewürzbord, Grillautomat, Handtücher, Salz und Pfeffer, Resopal, rot und fettig, der Herd, Vorräte in Bohnen, Champignons und Fisch, die Alufolie, Mehl, Zuckeressig, Nudeln. Okay? Das Öl fehlt, wie immer. Ich bin im Bild. Was gibt's denn heute? Du weißt schon, kleiner weißer Dampf, ganz zielstrebig aus den Töpfen. Die Abzugsanlage ist eingeschaltet. Was es gibt, habe ich gefragt. Rumsteak mit Kräuterbutter, Kartoffeln und Blumenkohl. Du kochst verdammt nochmal viel zu vitaminreich. Ich halte das nicht mehr aus. Es gibt Augenblicke, die einer sein Leben lang nicht mehr vergisst. Ach, diese Vitamine, diese verfluchten Vitamine. Wie oft ich dir das schon gesagt habe. Schwarz lackiert der Malgrund des Asphalt. Hoch das Haus, groß das Gefühl, dass sich klein vorkommt, sobald es hinaufschaut und merkt, dass es nicht hoch kann. In den Bordsteinen selige Tauben, das Gefieder in Andacht geglättet, den Schnabel souverän zur Seite geneigt, auf das Schiff nach Ägypten wartend. Hier wohnt er. Hier wohne ich. Hierher kehrt er immer wieder zurück. Immer wieder komme ich zurück. Aber nicht mehr lange. Wie oft ich hier das schon gesagt habe. Warum kehrt er immer wieder zurück? Ich wohne hier. alles in Bewegung nun. Alles außer den Bäumen, den Häusern, den Wolken, den Fußgängern, den Rasenflächen, den Briefkästen, den Blättern auf der dunklen Straße. Die Autofahrer müssen sich daher damit abfinden, dass sie sich heute Nacht mit Regen abzufinden haben. Diese verfluchten Vitamine. Nun zu unserer aktuellen Berichterstattung. Ein Name hat in den letzten Monaten besondere Schlagzeilen gemacht. St. Quentin. Gemeint ist der neu erbaute Trakt in diesem einst so berüchtigten Zuchthaus Amerikas, wo man nun versucht, eine völlig neue Art des Strafvollzugs zu praktizieren. Nach dem Zeitzeichen erwarten wir in wenigen Sekunden den sensationellen Bericht unseres Mitarbeiters. Meine Damen und Herren, ich melde mich hier aus dem neuen Trakt von St. Quentin, der ersten vollautomatisierten Strafanstalt Amerikas, ja, der gesamten Welt. Ich befinde mich im so. Ein Gefühl steigt in mir auf. Ein seltsames Gefühl. Ich spüre, dass jemand auf mich wartet. Es ist gut, X zu tun, wenn man Y erreichen will. Wo war ich denn stehen geblieben? Bei der Beschleunigung der Mikroteilchen. Nein. Bei den Unendlichkeitspunkten Cantors. Ach, auch nicht. Vielleicht bei der Summe all deiner Kalkulationen, dem Leben? Ja, Leben. Freiheit. Stimmt. Kraft. Genau. Niemand weiß bisher so recht, was die Quellen der Volkswirtschaft eigentlich bedeuten. Also lass es. In 1 Million Jahren ist alles vorbei. Kennst du das Lied? Wie soll ich das machen? Ich bekomme doch schon Angst, wenn ich in meine Hosentasche greife und merke, dass sie zu eng ist. Zieh dir andere Hosen an und komm. Ach, das ist keine Lösung. Die einzige Patentlösung ist und bleibt das Wasser. Es führt alles in die Sackgasse. Eine Sackgasse ist nicht das Ende. Nur der motorisierte Geist muss dort wenden. So? Ach was. Mein Auto? Wartet. Tja. Also dann... Warum habe ich das nicht schon früher kapiert? Scheißjob. Seinen Wagen versucht er aufzuschließen und merkt, dass er ihn gar nicht abgeschlossen hat. Energisch springt er auf das Vorderpolster. Benzin durchschwappt den Tank, teilt sich der Anzeigenadel mit. Freiheit. Endlich. Wie satt der Motor heute klingt. Juhu! Oh, komisch. Ist es warm oder ist es kalt? Du bist okay. Fantastischer Abend. Der soll mir was vormachen. In meinem Hirn. In meinem Hirn nistet eine fette Ente. So herzhaft ist ihr Geschnatter, dass ich unwillkürlich mit den Flügeln schlage. Meine Damen und Herren, ich melde mich hier aus dem neuen Trakt von St. Quentin. Der ersten vollautomatisierten Strafanstalt im sogenannten Isolationsflügel. Kein Wachpersonal weit und breit. Zeit geht ins Land, wie sie will, teilt sich vor dem Sicherheitsglas ihrer Frontscheiben. Ihren Blicken bietet sich alles in Bewegung. Alles, außer den kurzgeschorenen Bäumen am Straßenrand, den vereinzelt stehenden Häusern, den Passanten, den Wolken. Sie beugen sich vor und richten ihr Auge auf die Wolkendecke, in deren heftige Ruhe beide das zu erkennen glauben, was sie wirklich bewegt. Geburt und Tod, ein und dieselbe Scheiße. Was haben wir bloß für eine verdammte Angst? Dabei ist alles so einfach. Ihre Reflexe arbeiten nur mittelmäßig. Nun, das ist ausreichend. Ihre beider Freiheit ist vorläufig am Ziel. Sie haben mich nicht nur gestreift. Entschuldigung. Ich fühlte mich so gut. Ich wollte Ihnen nicht wehtun. Am Straßenrand, neben dem Vorfahrtsschild, ein Seher. Im Zivilberuf Ingenieur. Und ehrenwertes Mitglied der Razzien. Nun, was ist? Sie sind tot. Alle beide. Wer? Auch er. Täuschen Sie sich nicht. Es ist verdammt dunkel. Noch hält es an. Die Wirkung seines Trips, 2 Milligramm Lysergsäure, Diethylamid, hält tatsächlich noch an. Obgleich die Dämmerung die Bilder seines Tages in seinen Körper zurückdrängt. Bilder, die Licht und Weite brauchen, um das Weite zu suchen. Alles um den See ist still. Alles. Außer meinen Lungen, die bis in die Zweige der Papeln hinüberreichen. Außer seinem Gesicht, das auf und ab flutet. Dessen Nerven bahnen die Gesichter von Menschen und die von Tieren, Pflanzen und Dingen ineinander rücken und wieder trennen. Das von luftigen Wesen durchzogen. Von unmerklich geöffneten Lippen mit einem Hauch geküsst. Das vom Raum teilenden Schrei später Vögel in den Meeren des Himmels an seinen inneren Kreisen berührt. Und vom Krieg der Geräusche, dem Blut und der Hitze aufgefalteten Blech durch eine ihnen gemeinsame Farbe das Gefühl rot-violett zu ausdruckslosem Kummer hinaufgetrieben wird. Alles in Bewegung fürwahr. Außer seinem Ohr, dessen Membran sich so unerhört geweitet haben muss, dass diesem Seher das Krachen der ineinanderstoßenden Wagen direkt aus dem eigenen Körper zu kommen schien. Nach dem Zeitzeichen erwarten wir in den nächsten Sekunden den sensationellen Bericht unseres Mitarbeiters. Piep, piep. Kommt jetzt, ihr beiden. Dieser Ingenieur dort durchleitet gerade noch einmal den Hergang eures Unfalls. Er nimmt das Protokoll mit all dessen Einzelheiten ganz gewissenhaft auf sich. Jetzt sind es die Nachrichten aus dem Radio, die in ihm hochsteigen. Dort entlang? Ja. Hast du mal eine Zigarette? Klar, hier. Ich warte. Augenblick, ich komme ja. Das Rauchen war schon immer eine meiner Stärken. Ich rauchte leidenschaftlich, was leider oft dazu führte, dass mich die Konzentration verließ. Wir warten. Ja, ich komme. Pass doch auf. Es steht doch alles seit 14 Millionen Jahren. Ja. Werden wir erwartet? Ach ja, ich habe vergessen, es euch zu sagen. Wir werden erwartet, von allen Seiten. Dann sind wir umzingelt? Halb so schlimm. Die lachen nicht ernstlich. Die lachen vorsichtshalber auf Kommando, um besser über die Runden zu kommen. Kommt mir bekannt vor. Etwas vollkommen Neues wirst du hier nicht finden. Dann könnten wir es noch einmal versuchen. Geh du zuerst, mich kennen sie alle. Das ging ja wunderbar. Ich wäre beinahe ohnmächtig geworden. Du warst es auch. Nicht einfach, dich wieder herauszubringen. Du warst so weich und aufgequollen wie ein Buch, das zu lange im Regen gelegen hat. Was? Mir kam's vor wie ein erfrischender Wolkenbruch. Gut jetzt. Bevor wir uns etwas entspannen dürfen, sind noch ein paar Aufgaben zu lösen. Im nächsten Raum nämlich sitzt ein ausgeflippter Dichter, einer von der alten Sorte, der die Wahrheit nicht in Ruhe lassen kann. Selbstverständlich ist er tot, aber das will er nicht wahrhaben. Bedauerlicherweise hat er sich zum Ziel gesetzt, die Stille auszudrücken. Ein menschlich gesehen ein trauriger Fall. Er wird also zu euch sagen... Die Musik weint. Und ein zweites Mal? Wie Musik. Worauf ihr sagen müsst? Schweigt. Die Musik. Schweigt. Die Musik. Schweigt. Die Musik. Schweigt. Die Musik. Schweigt. Die Musik. Schweigt. Die Musik. Schweigt. Aber die Musik. Das wird ihm für die nächste Zeit zu denken geben. Aber das kommt, wenn man als Kind zu sehr verwöhnt worden ist. Es ist so wunderbar ruhig hier. Ich fühle mich richtig wohl. Dies ist das Niemandsland. Hätte ich nie gedacht. Also, Jungs, es geht weiter. Zigarette? Oh ja, gerne. Die nächste Prüfung, die auf uns wartet... Besser auf euch. Großartig, ich bin gut in Form. Also hat das nicht bald ein Ende. Wir haben unsere Ruhe verdient. Wir sind schließlich tot. Was habt ihr euch vorgestellt? Etwa das ewige Sofa, das mit euch im Schaum versinkt? Warum denn nicht? Falls ihr sentimental werden möchtet, wäre die Sache für mich gelaufen. Ich müsste euch an eure Vergangenheit erinnern. Na bitte. Nein, bloß bitte das nicht. Also gut, gut, in Ordnung. Die nächste Aufgabe ist etwas schwieriger. Ihr betretet einen Raum... in dem sich 12 geöffnete Kühlschränke befinden. Sämtlich sind sie gut gefüllt und zwar in der gleichen Anordnung. Es ist sehr dunkel und die Kühlschränke werden euch mit der Farbenpracht ihres Inhalts zu blenden versuchen. Und sie werden singen. Ihr kennt diese Art sphärischen Gesangs. Er entspringt ihren Aggregaten. Unter uns, wir sind alle kaputt. Wichtig ist, dass ihr den Raum durchquert, ohne euch von ihrem Gesang verwirren zu lassen. Sobald einer von euch mitsingt, ist er verloren. Was bedeutet das? Was gibt's denn für uns noch zu verlieren? Nichts, außer der Erinnerung. Ihr müsst dann wieder von vorn anfangen. Im Leben. Oh Gott, nein. Nein, nein, nein, nicht. Ein Tipp von mir. Versucht euch auf die große Dauerwurst zu konzentrieren. Ihr findet sie in jedem Kühlschrank rechts oben unter dem Eisfach. Sie bietet dem Auge einen Halt und könnte euch vor den Gefahren der Ablenkung schützen. Also? Los. Wir los. Der probiert's auf ein neues. Tja. Den sind wir los. Ich hoffe, du resignierst jetzt nicht schon wieder. Ich hatte mich so an ihn gewöhnt. Er hängt in seiner Rührung fest. Der Zusammenprall ihrer Seelenkarossen in der vierten Dimension hat ihn wohl zu stark erschüttert. Ein nicht gerade erheiternder Augenblick. Besser, ich schweife ein wenig ab. Du lässt mir überhaupt keine Zeit, zu mir selber zu kommen. Und wenn ich nun statt deiner komme? Denk an den Fensterputzer. Dieser Kerl taucht immer im falschen Augenblick auf. Eine unheimliche Person. Und dann seine Arbeit, die ja nie zu Ende geht. Nichts geht zu Ende. Wie meinst du das? Du redest manchmal so seltsam. Entschuldige, ich fühle mich heute nicht besonders. Wärst du nicht im Bett so lebendig, so unersättlich? Ja? Ein glücklicher Zufall. Ach, du bist... Es ist ihr Mann. Was? Nein, unmöglich, wie soll ich das machen? Und als sie zu sprechen beginnt, kommt ein Wind auf. Ein heftiger Wind, der ihr das Make-up verschmiert und ihre Zähne unangenehm entblößt. Wie kommst du darauf? Glaubst du, ich hätte nichts anderes zu tun, als mich um deine Sachen zu kümmern? Dieser Anblick ist mir auf widerliche Weise vertraut. Ich verschwinde. Was? Nein, unmöglich, wie soll ich das machen? Glaubst du, ich hätte nichts anderes zu tun, als mich um deine Sachen zu kümmern? Ich verschwinde ein zweites Mal. Nur so. Aus Lust an der Wiederholung. Dann zünde ich mir eine meiner weißen Havannas an. Eine Spezialanfertigung. Ihr Rauch ist stockschwarz. Irgendjemand hat sie mir mal verehrt. Ich schweife gänzlich ab. Betrete meinen Garten und zünde mir eine meiner weißen Havannas an. Eine Spezialanfertigung. Ihr Rauch ist stockschwarz. Irgendjemand hat sie mir mal verehrt. Und die Sonne bricht aus den dunkelsten Schermen der Erdhülle. Solchen, deren Ruß samtener ist als die Stäubchen auf Schmetterlingsflügeln. In der nun langsameren, violetten Drehung des Erdballs, gegen Abend stößt ihr Licht auf die Türen der angrenzenden Häuser. Und es gibt kein Haus, das, aus der Perspektive gesehen, nicht angrenzt. Kinder treten aus den zahnlosen Mäulern der Häuser. Einige unter ihnen haben das Aussehen von Greisen, andere das von Kröten, auch das von Insekten. Stumm greifen ihre Hände nach den Lenkstangen der in den Schatten gelehnten Fahrräder, die nun mit dem Wirbel ihrer Speichen, dem Gesetz ihrer Pedale, hinaus ins Licht wachsen. In weiten Kreisen jagen sie über die verbrannte Haut des Lehms, ohne Spuren zu hinterlassen, mit weißen, verschlossenen Augen, einzig von der Vorsicht bewegt, einander nicht zu berühren. Ein wilder, lautloser Zirkel, während die Sonne ihre alten Fahnen dem Horizont übergibt, von wo sie schnell und schwer in alle Richtungen fallen. Und wenn einer der Fahrenden seine Augen aufschlägt, ist es Nacht. Rasch verliert er Rat und Gestalt. Nur sein Lächeln, pflanzlich eingefügt in die Zeit, fliegt auf und erreicht die sich festigenden Häuser mit den Pfiffen der Fledermäuse. Machen Sie auf! Wir wissen, dass Sie da drin sind! Sofort aufwachen! Ich muss mich vergessen haben, denn ich finde mich auf einem Lokus sitzend wieder. Vor mir in einer Lache unbestimmbarer Flüssigkeit meine schöne, ehemals elfenbeinfarbene Havanna, nur halb geraucht. Augenblicklich aufmachen! Sonst muss ich von der Waffe Gebrauch machen! Der Bursche lässt mir keine Ruhe. Er kann ja nicht ahnen, dass es sich um eine Verwechslung handeln muss. Während ich den Riegel zurückziehe, fällt mir ein Satz ein, so gut und wirksam wie Traubenzucker. Alle meine früheren Tode wären Abenteuer für mich gewesen, wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß. Stehen bleiben! Meine letzte Warnung! Stehen bleiben oder ich schieße! Er ist ein miserabler Schütze, fast schäme ich mich für ihn. Na endlich! Zwei Kugeln durchschlagen meinen Oberkörper, die dritte streift mein Herz. Für eine weitere Begutachtung lasse ich mir keine Zeit. Stehen bleiben! Am Eingang einer Cafeteria blicke ich mich um. Eine rasch wachsende Menschenmenge verhüllt den unglücklichen Schützen. Der Ruf verfehlt. Ich gebe ihm ein Zeichen. Versager. Ein Mann von Ehre. Diesmal trifft er. Welche Ironie. Was ist das? Augenblicklich birst der mit Fliesen bedeckte Boden, das aufschießende Gras bedrängt die Augen mit seinem Flirren. Sand, Kiesel, Abflussrohre. Was ist das? Abflussrohre, fossile Kleinigkeiten, alles sehr sauer, sehr bitter, Die Gespräche des Grundwassers, Lehm, graues Gestein, Granit, Gran, Gra, So, da bin ich wieder. Gott sei Dank, ich wusste nicht mehr, was ich tun sollte. Ich hab dir jemanden mitgebracht. Jawohl. Was nun? Jawohl, was nun? Keine Sorge. Die nächste Aufgabe steht vor der Tür. Wir gelangen jetzt zum Schließmuskel Krösus. Eigentlich heißt er Krösus von einem Schließmuskel, aber das wäre zu lang. Auch hier bedeutet Zeit manchmal Geld, obgleich sie meist nur als staubbedeckter Schwanz im Weg herumliegt. Der Schließmuskel Krösus wird euch genau sagen, was ihr tun sollt. Denkt dran, er will Fotos machen, sonst nichts. Lasst euch nicht auf seine Stimmungsmache ein, okay? Okay, jawohl. Vollkommen korrekt. Ich möchte nur meine Schnappschüsse. Ich mache Fotos. Aus Leidenschaft. Also, zeigt mir eure Gesichter. Strahlend. Heiter. Nett. Interessiert. Misstrauisch. Ahnungsvoll. Schwach. Hilflos. Entsetzt. Blöd. Untertänig. Vertraulich. Wissend. Verführerisch. Geil. Rau an. Hasserfüllt. Wild. Beherrscht. Abwartend. Anmaßend. Arrogant. Überlegen. Maßlos. Überlegen. Ja. Hier, nimm du jetzt die Peitsche. Ja. Jetzt nehme ich die Peitsche. Ja. War es schlimm? Er ist noch drin. Da wird er vorerst auch bleiben. Er verwirklicht sich. Und dann? Auf ein neues. Ja. Rauchen wir eine. Hier. Danke. Du brauchst Gesellschaft. Ich war nie gern allein. Mal sehen. Ich werde meinem eigentlichen Tod immer ähnlicher. Ich werde meinem eigentlichen Tod immer ähnlicher. Ich werde meinem eigentlichen Tod immer ähnlicher. Ich werde meinem eigentlichen Tod immer ähnlicher. Ich werde wohl meinem eigentlichen Tod. Also, was soll ich sagen? Ich werde meinem eigentlichen Tod immer ähnlicher. Ich werde meinem eigentlichen Tod immer ähnlicher. Ich werde mir immer ähnlicher. Wie? Ach so, ich war in Gedanken. Werden die da alle jetzt zu uns kommen? Nein, wir haben sie nur in ihren Träumen belauscht, aber es gibt genug andere. Nachdem die Gefahr vorüber ist, besteht keine Notwendigkeit mehr, die Leute zu warnen. Ich glaubte auch, das kann nur das Ende sein. Ja, genau so hatte ich es mir vorgestellt. Es gab keinen Zweifel. Ja, ich glaube wirklich, das sei das Ende. Ja. Seid ihr nun am Ende? Ja, klar. Sind wir. Ja. Also, ihr habt gesucht, gehofft, gewartet, gelitten. Nun kommt. Ja. Hat zufällig jemand eine Filterzigarette? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich glaube, ja. Soll ich jetzt mit all denen zusammen? Du wolltest doch Gesellschaft. Ja, aber nicht gleich so viele. Herrschaften, die Grundregel lautet auch hier: Gehen, laufen, sich bewegen. Eventuell auftauchende Schwierigkeiten, wie zum Beispiel persönliche Stimmungen, als ein Raumproblem betrachten und durch wiederholtes Umrunden und gedankliches Nachzeichnen glätten und ausgleichen. Ja, aber ich hatte geglaubt, hier wäre es ganz anders. Ja, ganz genau. Eigenartig. Ja. Es ist nicht anders als in einer Fahrschule oder so ähnlich. Hier entlang, bitte. Was ist das? Wo? Na dort, hören Sie doch. Tut mir leid. Wohl gefühlskalt, hä? Herrschaften, Wir besuchen jetzt den Kannibalen. Oh. Es handelt sich um einen Pflichtbesuch. Oh. Dieser Kannibale ist nicht unsympathisch. Sein Problem ist nur, jeden fressen zu müssen, der ihm über den Weg läuft. Dabei meint er es gut. Er versteht sich sogar als Beschützer der Schwachen. Nur, dass er glaubt, sein Magen sei der einzig sichere Ort. Oh. Ihr werdet ihm von euch erzählen müssen und er wird versuchen, euch die Worte im Munde umzudrehen. Oh. Geht aber nicht auf ihn ein. Gebt ihm niemals recht, indem ihr ihm nach dem Munde redet. Dies führt euch binnen kurzem auch in seinen Schlund. Oh, Besuch, wie wundervoll. Kommt doch herein. Bitte Platz zu nehmen. Zwei Damen und zwei Herren. Da bin ich wohl das fünfte und du das sechste Rad an diesem schönen Wagen. Also, dann gehe ich jetzt. Sie kommen doch bald zurück, ja? Sie können uns jetzt nicht allein lassen. Aber meine Damen, meine Herren, wer wird denn besorgt sein? Wir beide kennen uns schon seit einiger Zeit. Wir sehen uns relativ häufig. Doch wer weiß, wann ich Sie jemals wieder so direkt vors Gesicht bekomme. Doch nun berichten Sie mir bitte aus Ihrem Leben. Solch interessanten Besuch hat man hier nicht alle Tage. Hm? Na, also. Also, ich bin verheiratet. Das heißt, ich war es bisher. Aber, selbst der Tod kann solchen Bund nicht scheiden. Der kann ja nicht mal die Lebenden von den wirklichen Kadavern unterscheiden. Können Sie mir nicht sagen, wie spät es ist? Spät natürlich. Spät wie immer. Ja, also meine Ehe war nicht die beste. Aber auch nicht die schlechteste. Ja, um ehrlich zu sein, ich fühlte mich oft, sehr oft einsam. Aber. So isoliert, so abgeschnitten vom Leben. Wenn ich Sie richtig verstehe, lieben Sie also das Leben. Ja, das tue ich. Tja. Ja, ich meine, man muss natürlich den Mut haben zu leben. Ihr Blick sagt mir, ja, er sagt mir, dass Sie sehr leidenschaftlich sein können. Ich hatte gedacht, er würde uns jedes Wort im Mund umdrehen. Was meinen Sie? Ach, nichts weiter. Ich habe nicht die Absicht, Ihnen irgendetwas umzudrehen. Im Gegenteil. Es war mir nie wohl bei... Ja? Bei dem Gedanken, mein ganzes Leben verheiratet sein zu müssen. Doch haben Sie Ihren Mann geliebt, nicht wahr? Ja, eigentlich nein. Wir haben uns noch nie verstanden. Sie träumten von einem anderen Mann. Nein, ich wollte frei sein. Frei für die Liebe. Ja, frei für mich selber, für meine eigenen Probleme. So ein wunderschönes Wesen wie Sie hat doch keine Probleme, oder? Wissen Sie, nur ein einziger Tag mit diesem... Hat er Sie geschlagen? Ja, das hat er. Und Sie wollten nur seine Zuneigung. Ja, ich wollte nur sein... Oh mein Gott, können wir denn gar nichts tun? Es sind harte Zeiten für jeden von uns. Dieser Kannibale redet uns ja nach dem Mund, bevor er uns frisst. Was? Ach so, ich verstehe den Einwand. Ein wirklich gutes Argument. Ganz verblüffend. Ja, aber sind Sie unbekömmlich. Unbekömmlich sind nur die Neinsager. Da rebelliert mein Magen. Ansonsten muss man sich arrangieren. Schämen Sie sich gar nicht. Diese arme Frau war eine Dame. Und noch nicht einmal eine Stunde hier. Ja, nun zu Ihnen. Die Dame geht schließlich nicht verloren. Sie kehrt wieder in einer anderen Form natürlich. Ich höre. Ich war von Beruf Ingenieur. Oh. Ingenieur für Brückenbau, Spezialität Hochbrücken. Mehr als 30 habe ich in Europa errichtet. Wie viele davon sind zusammengestürzt? Keine einzige. Keine einzige? Ich galt als einer der Besten meines Fachs. Das haben wir gemeinsam. Aber sind Sie ganz sicher, dass keine... Absolut sicher. Hm. Haben Sie nie daran gedacht, dass jede Brücke, auch die beste, einmal einstürzen muss? Es gehörte zu meinem Beruf, dies zu verhindern. Es hinauszuschieben. Wie bitte? Sie bauen eine Brücke und wollen verhindern, dass sie einstürzt. Ein Ding der Unmöglichkeit. Ich baute sie doch, damit sie nicht... Ich weiß, damit sie nicht einstürzt. Wie aber, wenn Sie sie gar nicht erst gebaut hätten? Dann gäbe es nicht diese Möglichkeit menschlicher Begegnung. Ach, wir beide würden uns schon treffen. Tja, wenn ich es mir recht überlege, haben Sie nicht Unrecht. Aber nicht doch. Im Widerstand liegt die Würze. Doch. Irgendwann muss alles zusammenbrechen. Alles. Dann war es wohl vergebens. Ein Christ. Noch dazu ein Guter. Darf ich raten? Sie haben Philosophie studiert? Stimmt's? Sogar den Magister habe ich gemacht. In Heidelberg. Eine hübsche kleine Stadt. Ja, eine wunderschöne Stadt. Ich... Ich habe es geahnt. Er war zu ehrlich. Ihm war nicht zu helfen. Es ist immer ein schreckliches Ereignis, wenn plötzlich so eine schöne Brücke zusammenstürzt. Also weiter. Nein. Hört auf, ihr stört mich ganz gewaltig. Aufhören! Nein! Verdammte Bande von Häuslern! Nein! Nun? Psychisch total kaputt. Ihr wart grob zu ihm, er hat eine Magenverstimmung. Umso schneller könnte er auf die Idee kommen, in Behandlung zu gehen. Sowas. Könnten wir nicht mal entspannen? Die ständige Kommen und Gehen macht mich ziemlich nervös. Warum nicht? Gehen wir doch einfach durch die Wand. Ich sehe keine Wand. Die Wand ist nur ein Bild und Bilder müssen sowieso irgendwann verschwinden. Ganz schön überheblich. Nebenbei, wissen Sie eigentlich, was Ihr dauerndes Gequalme bedeutet? Was Besonderes, eine weiße Havanna. Das ist Ihr unbewusstes Verlangen nach der Mutterbrust. Wohin kommen wir, wenn wir durch die Wand sind? Manche schaffen es erst gar nicht. Also Mut. Die Ansichten können geteilt sein und die Straße noch dunkel vom Wasser, das sie überschwemmte. Der Atem kann stoßweise gehen und sich dem Wind anschließen, der die Wolken rasch auflöst, auch jetzt noch am späten Nachmittag. Die Maschinen können arbeiten, schwer und gedemütigt. Die Häuser können leer, die Wälder monoton sein. Die Ereignisse können uns betrügen, an jedem Fenster nach einem anderen Muster. Das Auge könnte blind sein und der Geruch aus den Haushalten streng und exotisch. Der Magen könnte sich täuschen und das Ohr sich wundern über die Zusammenhänge. Eine Hand könnte sich finden, dies alles niederzuschreiben und ein Gefühl könnte uns recht geben. Der Spiegel bleibt schwarz. Der Spiegel bleibt schwarz. Und nur die Faszination seines goldenen Rahmens wird uns vor weiteren Vermutungen bewahren. Wo sind wir? Wir sind da. Aber wo? Überall, wo ihr es wollt. Sagt ein Wort, wählt einen Ort. Müssen es richtige, bekannte Orte sein? Was sind richtige, was bekannte Orte? Jedes Wort ist sein eigener Ort. Also? Entwicklung. Evolution. Na gut, gehen wir rein. Hallo Sie. Hören Sie mich? Können Sie mich verstehen? Wie? Was ist passiert? Können Sie sich erinnern? Erinnern? Ja. Ja. Nein. Wie sind Sie hierher gekommen? Ich meine, wo hat es angefangen? Angefangen? Ja, angefangen. Ich vermute, dass Sie hinaustraten ins Dunkel. Hinaus? Ins Dunkel? Ganz sicher konnten Sie nicht sofort erkennen, wo Sie sich befanden. Nicht sofort erkennen? Nein, nicht sofort. Und dann haben sie, glaube ich, sich einfach vorangetastet. Mit den Fingern. Mich einfach weitergetastet. Mit den Fingern. Wahrscheinlich konnten sie auch so nicht genau feststellen, wo sie waren. Nein, auch so konnte ich nicht feststellen, wo ich war. Und dann? Und dann? Vielleicht haben sie allmählich die Geräusche gespürt. All die Geräusche um sie herum. Allmählich habe ich die Geräusche gespürt, die um mich waren. Dann stießen ihre Hände auf Stein. Ja. Plötzlich stießen meine Hände auf Stein. Nein, lassen Sie es mich anders sagen. Sie berührten eine feuchte, kalte Mauer. Ja, ich spürte eine kalte, feuchte und etwas raue Mauer. Und danach muss es gewesen sein. Fast im selben Augenblick. Sie sahen wieder. Anfänglich nur schemenhaft wie hinter Milchglas. Kurz darauf jedoch... Danach muss es gewesen sein, ja. Ich sah wieder. Anfänglich nur schemenhaft und flüchtig. Kurz darauf jedoch wieder handfest und sehr nah. Die Lichter des Verkehrs. Vorbeihuschende Gesichter. Die Lichter des Verkehrs. Glanz auf vorbeihuschenden Gesichtern. Meine Sinne kehrten so atemberaubend schnell zurück, dass ich glaubte... Ja? Dass ich glaubte... Dass Sie glaubten, es wäre geschafft. Dass ich glaubte, es wäre geschafft. Wieder einmal geschafft. Ich blickte mich nach allen Seiten um und genoss die Eindrücke, die auf mich herabströmten. Es war ja hell. So wunderbar hell. Dann wurde mein Blick von einem starken Licht am Ende der Straße angezogen. Unwillkürlich ging ich darauf zu. Je näher ich kam, umso farbiger und schöner strahlte es. Endlich betrat ich das Haus, aus dem dieses Licht fiel. Geblendet nahm ich die Stufen, die in die Vorhalle führten. Dann sah ich auch jene Frau hinter ihrer Glasscheibe, die so seltsam starr dasaß, dass ich glaubte, es ist eine Sphinx. Ja, und dann? Dann muss es passiert sein. Ich löste die Eintrittskarte, schob den Vorhang beiseite und trat in das Dunkel des Saales. Nein, sprechen Sie nicht weiter. Ich bitte Sie. War das alles? War es nicht genug? Falls dies die Darstellung der Evolution gewesen sein sollte, so hatte ich es mir beinahe gedacht. Eine typische Männeridee. Nichts als Stillstand. Abstrakt und unlebendig. Mir hat's gefallen. Für solche Dinge hatte ich vor meinem Tod überhaupt keine Zeit. Irgendeine Schlange lässt immer ihre Häute im Wechsel der Jahreszeiten hinter sich. Aber es bleiben nun mal die Jahreszeiten. Kleineres wird gefressen, ein größeres klammert man sich und das, was man nicht mag, klebt an einem. Zigarre? Gern. Ich nehme auch mal eine. Ist es eigentlich warm oder eher kalt? Du bist okay. Ich möchte noch einmal durch die Wand gehen. Dann nenn dein Wort. Keine Beschwörung? Keine magische Formel diesmal? Überflüssig. Sie hat gar keine Wirkung. Ich verwende sie nur gelegentlich, weil sie so schön klingt. Ich hätte auch ein Wort. Später. Ich sage also Liebe. Tut mir leid, dass ich dich so anspreche. Wieso? Tut mir leid, dass es nicht ein wenig perverser geschieht, aber die heutige Zeit so arm, so unkultiviert. Hau ab! Willst mich wohl verarschen? Stimmt. Und sowas könnte zu noch zärtlicheren Gesten führen und schwer zu sagen, was danach käme. Wir würden uns vielleicht näher kommen. Bloß das nicht. Dann könnte sich dein Stoffwechsel meinem Stoffwechsel anpassen. Und ich rieche schon wie ein Panther. Aber die sind doch inzwischen ganz zahm. Nur nicht ihre Ausdünstung. Die lebt in alter Frische und Strenge. So könntest du überall dort zu schwitzen beginnen, wo du noch nie geschwitzt hast. Ich schwitze jetzt schon manchmal aus allen Löchern. Ich meine allen Poren. Dann denk an deinen Atem. Auch er könnte sich verändern. Früher süß und sogar am Morgen nur ein ganz klein wenig säuerlich, danach faulig, bitter und von widerlicher Süße. Aber ich esse leidenschaftlich gern 100-jährige chinesische Eier. Vergiss nicht dein Haar und deine Kopfhaut. Einst erfüllt von den Düften eines Rosenbeets und danach salzig verranzt wie eine billige synthetische Fleischbrühe. Und wenn ich nun auch Fleischbrühe mag? Dann bist du nichts für mich. Dann lebte ich ja wieder mit mir allein. Das tust du jetzt doch auch. Eben. Trennen wir uns also. Adieu. Aber warum? Wir kennen uns noch keine 5 Minuten. Es gibt ein kosmisches und ein kosmetisches Bewusstsein. Und es ist ratsam, eine Beziehung abzubrechen, sobald der Teint darunter leidet. Dann guck doch meinen Teint an. Ich sehe, verstopft und zugeklebt, wie soll er erst hinterher aussehen? Hören Sie schon auf. Das war doch ein ganz abgefeimter Beschiss. Inwiefern? Ihre Weltsicht trieft vor Zynismus. Der Zynismus ist die Funktion einer selbstevidenten Ohnmacht. Der Zyniker erklärt das Relative zum Absoluten und schärft so seinen Schmerz zum ungeheuren Scherz. Das heißt, er belastet jedes Phänomen mit dem Anspruch des Existenziellen, rückt jede noch so geringfügige Einzelheit ins Panorama des Seins, um sie zu denunzieren. Auf diese Weise bringt der Zyniker sich um die schönsten Früchte. Und so könnte auch die Maxime lauten, unter welcher er antritt. Eben. Hast du etwa geglaubt, es würde besser werden hier? Nein, aber auch nicht schlechter. Und jetzt bin ich dran. Ja. Ich wähle das Wort... Frieden. Nein. Unsterblichkeit. Das ist stark. Ehrlich. Hunger, Kriege, Wirtschaftskrisen, Naturkatastrophen. Dieses Jahrzehnt findet Mensch und Natur in ständiger Alarmbereitschaft. Hier nun die Erkenntnisse einer ungewöhnlichen Frau, Maria de Maria. 7 Jahre lebte und arbeitete sie aus freiem Entschluss unter der Erde, in Bergwerken, U-Bahn-Stationen, in der Kanalisation und in Atombunkern. Nie den Himmel sehen, lautete 7 Jahre lang ihre Devise. Jetzt sieht sie ihn wieder, den Himmel. Mensch. Die Leuchtfinger unserer Projektoren beschworen dein Bild auf allen Wänden unserer Wünsche. Staubfang gespannten aus hellem Stoff, Sterntragenden über uns, Lichtverzehrenden in uns. Wir malten es auf den Verputz unserer Häuser, gruben es in Holz und Stein, zeichneten es auf die Haut von Papier, deinen Namen sprechend. Und unter der Wucht zerberstenden Stahls leerten sich die Körper der Frauen, Männer und Kinder in hellem Rot. Mensch, 1000-mal versuchten wir so, dich auszulöschen. Aus dem Schatten unseres Mangels tretend, zogen wir das bläulich gemaserte Rohr, die unbarmherzig vergütete Klinge gegen dich, schwenkten manisch unsere Geschütztürme in deine Richtung, konzentrierten die Verzweiflung von Jahren zur Zehntelsekunde des Jahrhunderts in einem Zeigefinger, der mit einem Knopfdruck das Tabernakel im Tempel der Sicherheit öffnete, während Phantome aus den Wolken in dein Land dein Gesicht stießen, um es zu verbrennen und es verbrennen zu vergessen. Mensch, wir beobachteten, sezierten und horoskopierten dich, ventilierten dein Hirn, spülten deine Nasenhöhlen, erschraken über den natürlichen Mut deines Herzens und bestaunten die Länge deines Darms. Wir unterteilten dich in ethische, mechanische und ozeanische Regionen. Und aus den hinter den Panzerketten zurückbleibenden Kleiderbündeln strömte dein Blut. Mensch, wir wollten nichts als unsere Ruhe vor dir. Und in der Nacht erhob sich der bezahlte Schlächter unseres Hauses, um die Türen zu verschließen gegen das Meer der Erinnerung, das seine Toten immer wieder freigab. Mensch. Stets warst du das erklärte Ziel unserer Hoffnung. Nur so war es uns möglich, gegen dich anzugehen. Mensch, unsere Beschwörungen nahmen kein Ende. Und da begriffen wir, dass du es warst, der kein Ende nehmen konnte. Und während wir auf dich einströmten, unser bleibemantelter Hass schwere Wunden in deinen Körper schlug, tatest du nichts. unsere Wut auf die Spitze trieb. Nicht einen Blick hattest du für die Qual unseres Versuchs, dich zu zerstören. Kein Zittern deines Mundes zeigte Schrecken über unseren Kampf, der dir das Fleisch von den Knochen riss, dir Erde und Stahl aufs Gesicht warf. Mensch, unsere Angst vor dir wuchs ins Unermessliche, denn je mehr wir deinen Zauber zu bannen versuchten, mit bunten Nadeln unserer Wissbegier dein Bild bespickend, desto unbekannter und mächtiger erschienst du. Mensch, wieder und wieder ließen wir die heißen Wellen unserer Inbrunst über dein Land rollen, um dich mit Folter, Napalm und Seuchen fortzuschmelzen, und sahen doch nur dich, ein bescheidenes, sorgsam zubereitetes Mahl auf den Knien, von dem du nahmst, langsam, fast andächtig, jeden Bissen mit geschlossenen Augen durchschmeckend, als gelte es, nichts von all dem zu verlieren. Mensch, wir mordeten dich bis zur Erschöpfung, und du bliebst so lange, bis du gesättigt warst. Dann erhobst du dich und gingst davon. Auf einem Weg, dem die furchtbaren Rosen deiner Wunden mehr als nur Saum waren. Mensch, hattest du da noch Töne? Ja, du hattest sie. Kindlich hilflose Laute des Nichtbegreifens, helle Laute auch des Entzückens. Mensch, wie weinten wir da um dich? Weinten um die Unsterblichkeit deines Bildes. Ergreifende Worte, erschütternde Bilder, doch nun zu einem anderen Thema. Der diesjährigen Herbst- und Wintermode. Nein! Nein! Nein! Nein! Nein! Nein! Nein! Nein! Nein! Tja, zuletzt bellen die Hunde immer noch mit dem Schwanz. Zu viel Aufregung, zu viel Angst. Für die beiden dreht sich das Rad wieder. Altes Spiel, neues Glück. Womöglich der Grund dafür, dass das Leben so erfolgreich verläuft. Selbst wenn es in die Erde sickert, zurückbleibende Augen mit Entsetzen und Trauer füllt, selbst dann findet es nicht zum Ende jener Geschichte, die jedem bekannt sein dürfte. Tja. Wieder mal geschafft. Soll ich sagen, ein Tag, ein Jahr, ein Augenblick. Schwarz leuchtend der See, rasend sein Spiegel und seine Musik. Oh, das tut gut. Eine Zigarre brennt immer. Weiße Havanna meines Triumphs. Den Sinn des Ganzen verrätst du uns nur kräuselnd in deinem seidig-schwarzen Ornat, mit dem du eintrittst in das weithin zerbrechlich zubereitete Gewebe aus Himmel und Erde. Und falls eine Zeit vergangen sein sollte, so kann sie nicht mehr als ein tiefer Atemzug gewesen sein. nein, nein, heute bin ich nicht zuständig. Es muss auch Augenblicke geben, da stirbt man besser für sich allein.